Warum ist die allerseligste Jungfrau Maria so mächtig? Die allerseligste Jungfrau Maria ist so mächtig, weil sie die Mutter Gottes ist und weil es unmöglich ist, dass sie von ihm nicht erhört wird. Ein tieferer Grund noch eben, dass sie nie dem Teufel unterworfen war. Sie war nicht im ersten Augenblick ihre Empfängnis von der Makel der Erbsünde befleckt war. Die Dienerin, Sklavin des Teufels gewesen.